Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast mit Andreas Paulsen und Lars Lynch. Lars Lynch, wäre auch ein geiler Name, du. Na, wie geht's dir? Hallo, mein Freund, mir geht's richtig gut tatsächlich. Und ja, Lars Lynch wäre ein geiler Name. Denk mal drüber nach, die Tür ist noch offen. Meinen Namen gebe ich nicht ab, sorry. Dies ist ein Podcast, bei dem ihr uns eure Probleme zusenden könnt an gagreflexpodcast@gmail.com und wir machen uns drüber lustig. Genau. Wir haben die Fragen, ihr die Antworten. Oh Gott, das war wirklich der schlechteste Versuch. Ja, wir helfen da, wo wir nicht können. Barone Lynch Pausen, die ganze Nummer, ihr kennt das doch. Von der, lasst eine Bewertung da auf iTunes und so weiter, wenn euch das gefällt. Nee. Ne? So. Ja, das letzte Mal eine sehr kontroverse und ereignisreiche Folge. Ist das so? Wer das noch nicht gehört hat, wir haben einige wichtige Themen angesprochen. Unter anderem ging es um eine 15-Jährige, die in der Psychiatrie lebt, Bulimie hat und einen 17-Jährigen kennenlernt. Da haben wir Neues gehört, da gibt es neue Entwicklungen. Sind wir jetzt gerade hier bei Was bisher geschah? Ja, das ist Cross-Promotion auf die alte Folge. Weil die jetzt, oh Moment, einige drücken jetzt Pause und sagen, oh shit, dann höre ich erstmal die letzte Folge. Stimmt. Und natürlich guter Sex war ein Riesenthema. Wir haben uns da ein bisschen in Rage geredet. Und haben polemisch was behauptet bezüglich Sex? Ja, wir haben gesagt, es gibt keine großen Unterschiede bei Frauen, wie gut der Sex ist. Bei Frauen ist größer als bei Männern, so irgendwie. Naja, ja. Jedenfalls solltet ihr uns mal schildern, was für euch Frauen guter Sex bedeutet. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen, Andreas. Wir hatten vor der Sendung ein bisschen Diskussionen gehabt. Ja, ein bisschen ist gut, ne? Also unser GbR ist aufgelöst worden. Das muss jetzt hier nicht vor der Kamera und vor dem Mikrofon besprochen werden. Wir machen eine Sondersendung. Wir haben ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ihr uns schreiben sollt, was guter Sex für euch bedeutet. Und wir möchten das jetzt nochmal tun, damit wir auch noch ein paar mehr Einsendungen bekommen. Jetzt sind es, glaube ich, gerade so 3-4 Frauen, die teilweise auf harten Sex stehen. Vielleicht ist jemand unter euch auch dabei, der sagt, nö, ich mag es eigentlich lieber ein bisschen langsamer oder ruhiger oder hab da irgendwie so ein bisschen meine anderen Bedürfnisse. Dann schickt uns das einfach, ihr könnt das ja auch anonym schreiben sowieso. Und dann machen wir beim nächsten Mal eine Guter Sex Spezial. Gute Sex Voll. Originals quasi, aber auch, also letztes Mal war es ja eher ein bisschen an die Frauen gerichtet, weil wir natürlich gesagt haben, ja, gibt es bei Männern überhaupt eine Range irgendwie? Gerne natürlich weiter Frauen schreiben, was macht einen guten Lover aus? Aber natürlich auch Typen, ey, was macht denn Frauen wirklich zu gut im Bett? Ist es nur, weil sie ihn irgendwie auch mal in den Mund nehmen? Oder gibt es noch andere Kriterien, die zwischen guten und normalem Sex unterscheiden? Und dann machen wir da eine pickepackevolle Sondersendung. Na gut, dann verwässern wir das Ganze ein bisschen von Frauensex zu Männern. Aber finde ich auch okay, können wir ruhig machen, also, ja. Und dann sehen wir ja vielleicht auch eine Art und Weise, wie die Leute argumentieren, ob wir unsere Ursprungsfrage klären können, ja, ob es da große Unterschiede gibt. Also schreibt uns das. Ja. Ja. Hallo ihr beiden. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin ein bisschen verknallt in einen Studienkollegen. Immer wenn wir zusammen unterwegs sind, ist die Stimmung ziemlich flirty zwischen uns beiden. Einmal ist er nachts zu mir nach Hause gekommen. Wir haben gekuschelt und uns geküsst. Dabei musste ich feststellen, dass er ein wahnsinnig schlechter Küsser ist. Wie kann man jemanden dazu bringen, besser zu küssen, ohne es anzusprechen? Oder ist die Situation aussichtslos und sollte ich ihn als Kusspartner aufgeben? Eure Meinung dazu würde mir natürlich sehr viel bedeuten. Das kommt von einem Mädel, die ist 21. Ich würde nicht nur ihn als Kusspartner abschießen, sondern generell den Kontakt zu ihm völlig meiden. Hältst du dich selbst für einen guten Küsser? Ich bin ein verdammt guter Küsser. Warum? Was denkst du? Machst du? Was unterscheidet dich von den anderen Jungs da draußen? Ich habe 4,5 von 5 bei Kiss Yelp. Das hat sich noch nie jemand beschwert. Oh du, das ist aber, ey, ist aber mal eine geniale App-Nummer. Nee? Ja, das hatten wir doch schon mal zu Tinder, dass man nach Tinder noch Sex und so 5 von 5 Sterne angeben kann. Also das haben wir alles schon besprochen. Ja, aber Küssen ist so ein bisschen noch so dezenter irgendwie. Das ist eher so, ist Küssen eigentlich wichtiger für Frauen als für Männer? Nee, also das, warum ich sage, du solltest ihn vergessen, ist den folgenden Grund möchte ich dir gerne nennen. Ich glaube, Küssen ist ein Indikator für alles andere. Hauptsächlich für Sex, darauf will ich jetzt quasi eigentlich hinaus. Das heißt, wenn das Küssen gut ist, dann weiß man irgendwie, dass man körperlich gut miteinander kann und dass man irgendwie einen guten Vibe hat, was Intimität angeht. Und wenn du dann zum Sex übergehst, dann wird es auch passen, wenn ihr schon schön miteinander rummachen konntet. Wenn das Küssen schon allein irgendwie unbeholfen, stümperhaft, zu schnell, zu langsam, man hat nicht den Rhythmus gefunden, dann glaube ich, werdet ihr auch beim Sex keinen Rhythmus finden. Und auch in allen anderen Lebenslagen kein Rhythmus. Schlechte Küsser sind schlechte Menschen. glaubst du, dass führende Diktatoren der Welt eigentlich schlechte Küsser sind und versuchen, das quasi dazu, damit auszugleichen, indem sie die Welt terrorisieren? Ich würde so gerne mal Angst haben vor diesem Moment, dass meine Frau kommt und sagt, wow, ich stehe auf dich wegen deiner Power und dann können sie nicht küssen? Kann schon sein, ja. Also ein Kim Jong-un mal so ein bisschen rummachen, das wäre schon mal so ein bisschen, auch so eine kleine Fantasie von mir, muss ich sagen. Ich habe ihm ja schon mal einen Liebessong geschrieben. Oh ja, stimmt. Ja. Mit Evelyn, ne? Ja, ja, genau. Nachzuschauen auf YouTube jetzt. Mhm. Wir kommen zurück vom Song von Evelyn und Kim Jong-un und Lars. Ich muss dir da zustimmen tatsächlich. Ich habe kurz gesagt, na, kann man das so absolut sagen, aber es stimmt schon. Bist du ein guter Küsser? Ja. Ich bin im guten Oberen. Ich würde mich nicht Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein guter Küsser bist? Ja. Gut. Mehr als einmal? Ja, Mama und Schwesterchen, ja. Ja, doch schon mehr als einmal. Aber 5-6 Mal habe ich gehört, das geht gar nicht, was ich da mache. Ne? Also das hält sich die Waage. Aber das stimmt schon, wenn man eine Frau hat, die überhaupt nicht küssen können, was ziemlich häufig der Fall ist. Also, ja, kommt vor. Männern wird das ja oft unterstellt. Ja gut, da haben wir natürlich auch nur wenige Erfahrungen. Vielleicht ist das der Grund. Aber ich finde auch, Frauen können oft echt nicht küssen. Oder nur so ganz zart oder irgendwie so wie bei so einem Zahnarztbesuch. So den Mund macht sie ein bisschen auf, aber mehr kommt auch nicht. Und dann, oh, das große Licht. Und oder halt so richtig übertrieben wild, wo du denkst, what the fuck, wir stehen hier nicht irgendwie im Regen in einem Hollywood-Film, wo es jetzt richtig abgeht. Es ist nicht so leicht. Und ich muss sagen, ich hatte früher nie Spaß am Küssen irgendwie. Es war immer für mich so, am Anfang war das immer so ein, ja gut, halt küssen, okay, das mögen die Frauen halt. Und dann geht's richtig ab. Ah, okay, deswegen auch deine Nachfrage. Es ist so ein Frauending, weil das offensichtlich immer noch deine Meinung ist. Ja, ich hatte du nur... Du küsst nicht gerne, Andreas. Ich hatte nur zwei Frauen bisher, wo ich wirklich gesagt habe, wow. Wie hießen die? Mit denen macht es Spaß zu küssen. Die sind alle auf unserer Patreon-Liste. Also... Nein, ich sehe das genauso, entweder zu labberig oder zu wild oder die Zunge irgendwie immer im Gleichen, als sei es irgendwie so ein Zahnrad, das unendlich sich dreht und dreht und du weißt nicht, wofür das denn hin, wir sind hier nicht in der Fabrik. Aber, Na, wir sind in der Fabrik. Ich denke, eine Zeit lang dachte ich dann so, das ist wohl wahr, eine Zeit lang dachte ich dann, das liegt, dann vielleicht auch also, typabhängig ist, ne? Also, wenn du irgendwie lieber schnell küsst und es wird ja auch viele Jungs geben, die zu schnell küssen, dann treffen die quasi auch Frauen, die auch sehr schnell küssen. Und dann, gut, das ist natürlich gefährlich, das stelle ich mir gerade sehr, sehr wild vor, sehr, sehr gefährlich vor. Aber jetzt mittlerweile sage ich nein, weil es ist ja auch nicht so, dass ich in irgendeiner Weise langsam küsse. Es ist ja, man muss ja so, ich glaube, man muss einfach so mit der Rhythmik, muss so lesen können, was geht jetzt gerade ab die nächsten 5 Sekunden, was geht danach ab und dann muss man vielleicht einfach den richtigen Partner finden, damit es klappt. Das kann schon sein, dass es dann doch typabhängig ist. Ich habe jetzt innerhalb von einer Aussage 3-mal mir selbst widersprochen und meine Meinung 5-mal geändert. Der Typ gehört in die Politik. Wie küsst denn so ein Lars Paulsen? Bist du eher so ein bist du eher so ein Wilder? Ja, nee, mach mal den Mund weg. Bestimmt so ja, mach mal. Ja. Jetzt die ASMR Edition. Ja. Oh, mach mal die Zunge ein bisschen wieder rein. Nee, nicht so tief, nicht so tief. Du bist nicht so ein stürmischer Typ, ne? Na, wie gesagt. Oder drückst du Frauen so an die Wand, so solche Sachen? Du, wie gesagt, es kommt alles auf die Rhythmik an. Ja, auf die, nicht in die auf die Situation, ja, wenn die Situation es ergibt, der Frau mit einem Hammer an die Wand zu nageln, ja, dann mache ich das vorher. Ganz abhängig von der Situation. Bei dir... Ich bin eher so ein sanfter Typ irgendwie, so langsam das Verlangen steigern, das kann ich ja richtig gut. Oh, das kann ich mir auch vorstellen, wie dein Lappen dann da so im anderen Mund drin hängt. Dann nehme ich meine Nase ab, damit die nicht stört. Oh, ja, ich und die Brille ja muss auch ab. Oh, ja. Das ist tatsächlich so ein Ding, was immer so ein bisschen awkward ist, weil man dann irgendwann die Brille abnimmt. Weil das so... Weißt du, immer oh, wie unromantisch. Ja, eben. Das ist immer so ein Dealbreaker, weil du denkst, also gerade wenn man so jemanden das erste Mal trifft, ja, dann will man ja nicht so, alles klar, jetzt ziehe ich die Brille ab, jetzt geht's weiter, sondern ja, man will ja eigentlich so. Wir so, machen nur rum, so genau, ein bisschen reinsneaken ja, ja, in die Nummer und dann muss, kommt dann irgendwann immer ein bisschen, alles klar, jetzt, wenn ich die Brille ablege, dann gibt's kein Zurück mehr. Und das ist das Äquivalent zu, ich ziehe jetzt ein Kondom über. Ja, genau. Brille das, ab und Kondom rüber. Genau, ja, das habe ich ja immer nicht, deswegen ist bei mir nur die Brillensache, stimmt. Das ist ja immer so ein. Aber als sie noch keine Brille hat, habe ich halt nie geküsst, deswegen hatte ich das auch nie. Also hat dir die Brille verholfen dazu, dass du endlich mal rummachen konntest? Ja, klar, ey. Die Brille ist ein Hingucker, ne? Ohne die habe ich, hab ich halt einfach nur so ein verschwommenes Gesicht, ne? Aber ja, die Brille hat mir echt Kontur gegeben, ne? Ja, das stimmt. Gibt ja also so seit ich die habe. Vor allem muss ich die. Ja, vor allen Dingen ist es halt, ich habe halt auch jetzt nicht mehr Angst vor irgendwie Sperma in den Augen oder so, weil ich ja immer die Brille auf habe. Da kann ich mich ganz genüsslich hinknien und warten. Ja, gut. Das war zum Thema Küssen. Also, ich weiß nicht, ob man wirklich mit jemandem reden kann. Hast du schon mal jemandem gesagt, ey, das macht gerade nicht so Spaß, wie wir rummachen? Das kann man nicht thematisieren. Das geht doch nicht. Das ist wie schlechter Sex, ist auch schwierig zu thematisieren. Das finde ich, weil das ist. Ja gut, aber das geht schon eher, finde ja, ich. Okay, ja, okay. Weil Küssen ist sowas, also nee, ich finde auch, da gibt es keinen Weg, sich hinzusetzen und zu sagen, komm, wir lernen jetzt mal küssen. Weil wer fühlt sich da denn nicht sofort peinlich berührt und denkt dann, ja, what the fuck, dann hat man noch weniger Selbstbewusstsein. Beim nächsten Kuss denkt jetzt, oh Gott, jetzt mache ich alles falsch, wie mache ich es denn jetzt? Ja, genau. Schwierig. Eben, das sollte total ohne Nachdenken, ohne Hirn quasi passieren. Aber ja, was bei mir, fällt mir gerade ein, tatsächlich passiert, wenn der Kuss wirklich super schlecht ist, ich werde aggressiv. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann zuschlage, aber ich schlage mit meiner Zunge dann im Endeffekt zu. Weißt du, was ich meine? Also wenn es zu langsam ist, so, dann gebe ich quasi so eine Ohrfeige über der Zunge. Also wenn es über Wochen hinweg einfach nicht besser wird oder dass man dann irgendwie ein bisschen rougher wird, so keine Ahnung, da, also mein Punishment spürt man dann schon. Da gehst du halt tief, richtig tief rein in den Mund, ne? Du bestrafst sie, okay, krass. Ja, aber eigentlich finde ich fast noch schlimmer, wenn so so ADHS küssen. Okay. Aber wenn ich eine Frau mit der Zunge bestrafe, dann ist das eher weiter unten, muss ich sagen, als im Mund. Das kann ich mir auch vorstellen, das ist eine große Bestrafung bei deinem Mundgeruch. Lallilul. Aber was ich noch sagen wollte, mein allererster Kuss, mein allererstes Mal rummachen, ne, das habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, erstmal rummachen in Frankreich, French Kiss in Frankreich, bin da Französin. Ja, ja. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es richtig ekelhaft fand. Ich fand's richtig eklig. Und man macht so rum und weiß in dem Moment, oh, okay, das ist genau die Sache, von dem deine Freunde gerade alle erzählen und ich hasse es. Es ist ekelhaft. Man findet's schleimig, man findet's bröckelig, keine Ahnung. Man ist ja diesen Aggregatzustand nicht gewohnt, auf seiner Zunge eine andere Zunge zu haben und damit rumzudödeln. Das ist ja wirklich eine einmalige oder erstmalige Sache dann beim Küssen und ich fand's nicht schön. Also okay, es klingt jetzt aber auch so als, ja gut, also es ist halt so ein bisschen, als würde man so einen kleinen Vogel füttern, so, ne? Wenn die Mutter so ans Nest kommt und die so ihre Hälse entgegenstrecken, wenn sich dann quasi nicht die Schnäbel, sondern die Zungen von Mutter und Kind berühren würden, was vielleicht auch manchmal passiert im Vogelnest, so dieses Gefühl, dieses leicht Unangenehme, aber irgendwie muss man es ja wollen, hat sich seitdem nicht wirklich gebessert bei mir im Küssen. Das ist traurig, dann hattest du noch nicht die richtige Kusspartnerin, sage ich ja, dir. Komm mal zu mir später, wir machen später Nacht, wenn die Mikrofone aus sind, dann zeige ich dir mal, wie ich so küssen kann. Machen das Frauen, machen doch das so, oder? Die testen doch auch Küssen untereinander oder so, ne? Ja, mit 12, 13, also so deine Zielgruppe, ja. Schreibt doch mal, wie ihr euch so küsst, schickt mal ein Video. Was ist für euch ein guter Kuss? Ja. Ja, wir kriegen unsere Zuschauer noch dazu, uns Dickpics, ich meinte natürlich, Brustfotos zu schicken. Brustfotos, das ist äquivalent. Gut, ich lese vor, ne? Ja. Hey, ihr zwei, ich beschäftige mich seit längerem mit dem Thema Massentierhaltung. Oha. Mal ein neues Thema endlich. Na bitte. Ob Fleischkonsum wirklich das Richtige ist, sowohl moralisch als auch gesundheitlich. Nur irgendwie schaffe ich es nicht, mit mir die Thematik wirklich lange im Kopf zu behalten und esse doch immer wieder aufs neue Fleisch. Habt ihr Erfahrungen oder Tipps, wie man an sowas konstant dranbleiben kann? Also ich war noch keinen Tag in meinem Leben Vegetarier. Würdest du sagen? Ich, ja. Du hast noch nie in deinem Leben mal einen Tag kein Fleisch gegessen. Ja gut, okay, wenn man sowieso natürlich im Mund rumdreht, dann würde ich sagen, ja, glaube ich nicht. Ich glaube, ich esse jeden Tag Fleisch. Krass. Oder Wurst oder irgendein anderes Brot oder so. Wird das nicht auch aus Fleisch gemacht? ich könnte es mir nicht vorstellen, weniger als 5-mal die Woche Fleisch zu essen in der Woche. Okay. 5-mal die Woche in der Woche. Ja, ist natürlich, wolltest du, sorry? Nö. Wie ist es bei dir? Ist natürlich genau meine Frage, ne? Weil das ja wirklich eine Sache ist, mit der ich mich in den letzten Monaten meines Lebens sehr, sehr viel, oder fast schon Jahren, sehr, sehr viel beschäftige. Ich schaffe es auch nicht, komplett vegan oder vegetarisch zu leben, aber ich habe es hingekriegt, meinen Fleischkonsum extrem wirklich einzuschränken. Und es hat eben begonnen mit so Dokus. Und ich meine, wer sich wirklich informiert... Mit so Dokus? Wenn sich wirklich jeder Mensch mal 2-3 Stunden informiert über Massentierhaltung, über Umweltpolitik, was das alles, wie das alles zusammenhängt, dann kann man nur zu dem vernünftigen Schluss kommen, seinen Fleischkonsum entweder zu beenden oder ganz krass einzuschränken. Und da bei zweiterem bin ich gerade dran. Ich habe zum Beispiel, und das, weil du ja Tipps haben wolltest, du musst, glaube ich, nicht von Anfang an sagen, du bist jetzt Vegetarier, das hältst du wahrscheinlich nicht aus, du hast da viel zu viele Gepflogenheiten, die du dann machst, sondern einfach mal sagen, okay, ich habe zum Beispiel zu Hause kein Fleisch mehr. Ich kaufe anstatt Wurst morgens zu frühstücken, frühstücke ich Käse, und dadurch hat sich mein Fleischkonsum eigentlich schon um 50% verringert, weil das eine Fleischmahlzeit bei mir am Tag war, von 2 vielleicht. Und solche, weißt du, solche Kleinigkeiten dann zu Hause nicht mehr machen und dann vielleicht auch mal so ein paar Rezepte anschauen, vegetarisch, vegane, siehst du auch, das ist echt, sagt man immer so blöd, aber da gibt es wirklich geile Sachen, und ich freue mich darüber, dass das halt immer mehr quasi, also immer bekannter wird, dass nicht mehr diese Meinung gilt, die noch vor ein paar Jahren galt, ja, vegetarisch, das schmeckt doch alles nicht, kannst du doch nichts machen, und, oder als Veganer kannst du ja gar nichts mehr essen. Ist ja sowas von Unfug. Wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, sieht man, dass da sehr wohl etliche Alternativen existieren. 2 Dinge. A, ist es für dich auch, also ich habe immer das Gefühl, okay, es ist auch so eine politisierte Sache zu, guck mal, wir sind hip, wir essen kein Fleisch mehr, also wie so ein politischer Trend. Und warum isst man denn trotzdem dann sowas wie Fleisch? Also wenn es dann vegane Würstchen sind oder so, warum hat man denn trotzdem Bock, so ein veganes Würstchen zu essen? Das ist wunderbar. Also als hätte ich dir diese Frage aufgeschrieben vorher, damit ich darauf eingehen kann. Also bei dem ersten, das finde ich nämlich auch, dieser ganze Trend hat unangenehm angefangen, weil da so eine Ideologie mitgeschwungen ist, so eine Hochnäsigkeit, so eine, ihr Fleischesser seid total eklig, und wir haben den richtigen hippen Trend rausgefunden, der natürlich immer noch existiert. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen breitmassiger geworden. Und es gibt viele Leute, die da nicht jetzt unbedingt auch einen Jute-Sack, einen selbstgestrickten Jute-Sack tragen. Und aber trotzdem sagen, ich möchte ein bisschen auf die Umwelt achten. Also das finde ich viel sympathischer, wie das jetzt so langsam sich entwickelt. Und zu der anderen Frage kann ich immer nicht nachvollziehen, diesen Vorwurf zu sagen, ja, du willst ja trotzdem irgendwas Fleischmäßiges essen. Du wirst ja nicht Vegetarier, oder ich werde zum Beispiel, würde nicht Vegetarier werden, weil mir Fleisch nicht schmeckt und weil ich keine Wurst mag, sondern weil ich weiß, dass Massentierhaltung scheiße ist und dass es unsere Umwelt angreift und kaputt macht. Und deshalb würde ich am liebsten irgendwas essen, das exakt wie ein Rindfleisch ist, schmeckt, aber es dann eben tatsächlich irgendwie eine Alternative ist. Und deswegen will ich auch weiterhin irgendwie Wurst oder so in meinem Mund spüren. Naja, das können wir gleich noch machen. Ja. Sehr gerne. Also das ist so, zumindest jemand wie ich hört jetzt nicht auf, Fleisch zu essen, oder verringert seinen Fleischkonsum eben nicht, weil ihm Fleisch nicht schmeckt, ich liebe Fleisch, sondern einfach aus umwelttechnischen Gründen hauptsächlich. Ja, ich glaube, ich habe das natürlich wieder so polemisch formuliert, aber das eigentlich, warum ich das überhaupt mache, ist, weil ich Informationen vermeide zum Thema Tierhaltung. Also ich gucke mir ganz selten so eine Doku an. Ja, höre ich oft, Weil das der einzige Weg ist, wie man noch so viel Fleisch essen kann. Dann nehme ich mir immer vor, okay, ey, lass doch mal nur am Wochenende Fleisch oder so. Ne, es klappt halt dann doch nicht. Aber ja, ich glaube, wenn man sich damit informiert, gibt es eigentlich kaum noch eine Alternative dazu, zumindest das mehr zu reflektieren und einzuschränken. Ja. Und ohne da jetzt zu politisch zu werden, aber eigentlich ist es nicht also nicht verständlich, wieso da die Politik nicht noch stärker eingreift. Ich meine es nicht die Deutsche, ich glaube, das müsste europaweit auf jeden Fall durchgesetzt werden. Und da gibt es dann eben doch noch zu große Widerstände in der Gesellschaft. Ja. Aber dass man zum Beispiel Massentierhaltung einfach verbietet. Klar, das hätte wahnsinnige Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Also die ganzen Imbissbuden und sowas müssten ja ihre Preise erhöhen, würden wahrscheinlich die meisten würden pleite gehen oder sehr viele. Aber gut, so ist es nun mal. Also dann muss man, ja, nee, dann ist es so. Genauso wie irgendwann die Kohle keinen Arbeitsplatz mehr bietet, weil Kohlekraftwerke irgendwann dann abgeschaltet werden. Und dann muss sich halt so eine Industrie auch entwickeln oder eben Dieselkraftfahrzeuge. Und da muss man eben dann schauen, wie kann man Arbeitsplätze in anderen Industrien dann schaffen. Vielleicht kann man ja Kohle erstmal langsam abbauen und dann so ein Kohle-Light quasi machen und dann Kohle, bis man Kohle-Zero irgendwann erreicht. Das könnte ja so ein Plan sein, zum Beispiel. Schreibst du gleich einen Tweet danach? Ja? Ich twitter ich gleich raus, die Nummer. Pfaffen. Da kriege ich 100 Likes drauf auf die Nummer. Ja. Nee, ansonsten, ey, berichte mal, wie es bei dir funktioniert, wenn du sagst, okay, ich schränke mal 50% ein, lass irgendeine am Tag, zum Beispiel am Frühstück, lasse ich das Fleisch weg und dann bin ich mal gespannt. Mhm. So, jetzt gibt es ein kleines Update von jemandem, den wir in der letzten Folge behandelt haben. Und zwar ging es da um unser Psychiatrie-Ehepaar, nämlich den 17-Jährigen, der unbedingt mit der 15-jährigen Frau schlafen wollte. Hallo Lars, hallo Andreas. Da ihr in der zurzeit aktuellen Folge mein Thema angesprochen habt, dachte ich, ich gebe euch ein kleines Update. Ich bin der 17-jährige Typ mit Depressionen und seiner 15-jährigen Freundin, die an Bulimie erkrankt ist. Okay. Ihr fandet es komisch, als 17-Jähriger mit einer 15-Jährigen zusammen zu sein. Das fand ich, als ich sie kennenlernte, auch etwas komisch, aber letztlich ist es ja gar kein so großer Altersunterschied. Schließlich ist sie in einem halben Jahr 16 und ich dann 18. Außerdem ist der Unterschied zwischen 15 und 16 ja auch nicht so extrem. Oder fandet ihr, als ihr 16 wart, dass ihr viel reifer seid als ein Jahr vorher? Gehen wir gleich drauf ein, ja? Nun aber zum Update. Nachdem ich eure Ratschläge, wie du guckst, diese glasigen Augen. Nachdem ich eure Ratschläge gehört habe, habe ich mich tatsächlich darin bestätigt gefühlt, das Thema Geschlechtsverkehr erstmal nicht anzusprechen. Schließlich ist es mir in erster Linie wichtig, die Beziehung aufrechtzuerhalten und könnte daher auch noch auf Sex verzichten, obwohl ich natürlich Sex möchte. Überraschenderweise kam es nun aber dazu, dass meine Eltern für eine Woche ohne mich in den Urlaub flogen. Das habe ich als kleine Chance gesehen, um sie zu mir einzuladen und daran zu sehen, ob sie bereit dazu wäre. Ich wollte sie natürlich nicht direkt fragen bzw. auffordern, mit mir zu schlafen oder sowas, aber ich dachte mir, dass ich beim klassischen Netflix und Chill vielleicht zeigen würde, ob sie vielleicht doch irgendwelche sexuellen Wünsche hat. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Nachdem wir uns gemeinsam auf meine Couch gelegt haben und anfingen, einen Film zu schauen, kuschelte sie sich immer mehr an mich und fing an, mich immer häufig zu küssen. Schließlich ignorierten wir den Film völlig und hatten nur Augen für den jeweils anderen. Seitdem läuft unsere Beziehung auch deutlich besser. Auch wenn ihr nicht wirklich Einfluss auf die Situation hattet, dachte ich, ihr würdet euch vielleicht dafür interessieren. Ja, also, Anzeige ist raus, würde ich sagen, denn der Typ hat eine noch nicht Volljährige gefickt. Ist Bildmaterial mit angehängt an der E-Mail? Es gab leider keine Bilddateien, weswegen wir davon ausgehen, dass es nicht passiert ist. Sie war 14, ne? 14. Sie ist 15. 15 und er ist 17. 17. Ja, schön. Also vielen Dank erstmal, dass du uns da auf dem Laufenden gehalten hast. Das finde ich ja immer sehr spannend, wenn wir da quasi mit unseren Zuhörern wachsen. Aber ich finde es auch ganz schön, wir raten ihm explizit, fang nichts mit ihr an, schlaf nicht mit ihr. Eine Woche später hat er die Frau gebumst. Ja, also schön, dass wir inzwischen auch so ein erstes Mal begleiten können. Ne? Ja. Also wie so eine Sterbebegleitung. Wir bereiten einen vor, das ist die letzte Ölung für den Penis. Oh Gott, und ich hoffe sehr, weil ich glaube, du hast doch mal auch geschrieben, dass die Freundin es eventuell auch den Podcast hört, ja, genau, oder so, ne? Stimmt, ja. Und ich hoffe sehr, dass sie das nicht gehört hat und dann sich irgendwie so, ja gut, jetzt erst recht, wenn die sagen, er darf nicht, dann fange ich jetzt mal richtig an. Scheiße, Mann. Dann das wäre natürlich Frauenlogik und aber solange es einem Mann in Needs geholfen hat, wäre das ja auch etwas. Ja, naja, jetzt hat es denn gefallen auch ihr, so hat er da noch was geschrieben? Nö, wahrscheinlich ist von ihr, kommt bald eine Mail, hey, ja, ein 70-jähriger Depressiven, ein ganz schlechter Küsser und er kann nicht vögeln. Was tun. Aus der Klinik, genau. Allerdings muss man natürlich sagen, was du eben meintest, schließlich ist sie in einem halben Jahr 16, ich dann 18. Fandet ihr, als ihr 16 wart, dass ihr viel reifer seid als ein Jahr vorher? Ja, Genau, ja, das ist nämlich Erwachsenwerden. Entscheidendes Jahr. Mhm. Also in, zwischen, weiß ich nicht, 13 bis 18, 19 ist jedes Jahr ja, komplett neues Spiel. Ja. Da machst du so große Sprünge wie in keinem anderen Lebensabschnitt zuvor. Ja. Zum Beispiel wird man geschlechtsreif. Ja, stimmt. Du kannst Kinder machen. Ja. Weißt du das? Wenn Hallo. Du mit dem Saft, der aus, das aus deinem Pimmel rauskommt, in eine Vagina reinspritzt, dann kann daraus dann 9 Monate später ein Wesen raushüpfen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich möchte irgendwann mal eine Löwenzahnsendung mit dir machen zu diesem Thema. Also von daher ist es, rettet dich das natürlich nicht vor deiner Pädophilie, dass du verdammt nochmal mit einer geschlafen hast, die wahrscheinlich geistig gar nicht in der Lage ist zu verstehen, was du ihr da angetan hast. Sorry. Das rettet dich auch nicht von deiner Gefängnisstrafe, ja, die du hoffentlich die nächsten Monate antreten wirst. Sag mal dem Richter, ja, fanden Sie nicht auch, dass Sie mit 16, das war doch gar nicht so schlimm, nur weil Sie, als ich 32 war. Das wird dir nicht helfen, mein Freund. Das ist nett, dass du uns das hier noch schriftlich gibst, aber wir gehen, mehr oder weniger, wir ne? gehen damit direkt zu den Bullen. Sorry. Nein, also sehr schön und wir hatten das. Das ist doch schön, das hat doch geklappt, ey. Die Eltern sind doch extra deswegen weggefahren. Muss man auch mal sagen. Nee, wir haben letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, es kommt einfach drauf an, ne? Wie fühlt ihr euch, wie ist sie drauf, wie bist du drauf. Wir haben halt immer angemahnt, das ist ein bisschen komisch, weil ihr beide ja psychisch angenockt seid sozusagen. Ja. Und deswegen ist es natürlich ein schwieriges Unterfangen. Es hätte schief gehen können, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn sie in Tränen zusammengebrochen wäre beim Sex, sich übergeben hätte und du dir deinen Penis irgendwie gebrochen hättest, dann hättest du das mit angefügt, diese Information. Das scheint nicht passiert zu sein. Es war alles gut. Also einen guten Fick kann man da noch nur wünschen. Ja, also normal schlechter Sex wird es gewesen sein. Ja, sonst ja, hätte auch geprahlt, sondern er wird selber awkward. Wissen, dass das keine Glanzleistung gewesen ist, aber immerhin hat es geklappt. Super awkward und dann packst du ein Kondom aus und dann sie weiß nicht und dann will sie es drüber stülpen und sagen, oh sorry, ich hab's falsch rum. Okay, da brauchen wir ein zweites Kondom, weil da ja schon ein bisschen was dran ist. Gut, das wird dir jetzt falsch auch wieder nicht sagen. Falsch rum auch aufgezogen. Ja, oh, die ganze ja. Masse, das rollt sich doch nicht ab. Wieso das meine ich nicht? Doch, oh, genau. Nee. Und dann muss aber Neues nehmen, weil ja, dann ist es ja quasi auf der Außenseite, ist ja dann quasi theoretisch so. Schon... Dann ja. nimmt man Neues? Dann nimmt man, sollte man oh Neues Gott. Nehmen, ja. Jesus ja, ich bin ja froh, dass du überhaupt weißt, was ein Kondom ist, Andreas. Ja, oh, ja, ja. Habe ich auf Geburtstagsparty schon oft über dem Kopf gehabt. aber ja, tatsächlich, was mich ein bisschen irritiert, also ich hoffe, dass es echt ist, aber mich hätte interessiert, welcher Film da zum Beispiel lief. Das wäre so ein Detail, was die Geschichte so ein bisschen wasserdichter gemacht hätte für mich, weil, naja gut, wir glauben ihm mal trotzdem, dass das wirklich passiert ist. Da gibt es auch so einen schönen Song, der genau, so ein Rap-Song, ich weiß gerade nicht, Prinz Pi, nee, irgendjemand einen Rap-Song gemacht, wo diese Situation beschreibt, dass man zusammen einen Film anguckt, aber wir nie zum Ende des Films kommen, weil wir vorher immer so viel knutschen und nichts mehr mitbekommen. Mhm. Naja. So, ich lese die nächste Sache hier vor. Mhm. Moin, oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja. Ich höre im Moment die neueste Folge. Ich bin die diebische Elster, der die 50 Euronen eingesackt hat. Aha! Ganz schön viele Hausaufgaben Stimmt, heute. Da kommen hier die alten Kollegen wieder. Ja. Ich habe mittlerweile Gewissheit über mein weiteres Verbleiben. Also werde auf keinsten übernommen und brauche nun einen Plan B. Um das nochmal ganz kurz, weil das hier doch nicht mehr aufkommt. Andreas, die Geschichte, hast du noch im Kopf? Genau, das war ja der ominöse Schwarze, der ihm da mehr oder weniger den Job offensichtlich gekostet hat, der ihm 50 Euro in die Hand gedrückt hat. Diese 50 Euro hat er nicht gemeldet, dann kam es aber doch raus und sein Arbeitgeber war sehr unzufrieden, er hat das Gefühl, er hat das Vertrauen verloren vom Arbeitgeber. Genau. Und jetzt gibt es also die Wendung, dass er dort definitiv nicht weiterarbeiten wird. Genau, by the way, es wusste keiner aus dem Markt, bis auf meinen Chef. Habe überlegt zu studieren und dabei jobben zu gehen, in einem anderen Markt wechseln oder nochmals eine Ausbildung zu starten. Habt ihr Tipps oder Ideen, was man studieren oder wo man sich bewerben könnte für eine Ausbildung im Bereich Mediendesign oder Medientechnik? Komme aus dem Kreis Düsseldorf. Hoffnungsvoll. Klalala. Ja, man muss natürlich sagen, zumindest ist er in der Großstadt, was ganz cool ist, weil wenn du in einem Dorf sowas abziehst, dann bist du als Dieb für immer geprägt, wirst nirgendwo anders einen Job finden, schon gar nicht im Einzelhandel, weil alle sagen, wenn das doch der Typ, der da geklaut hat, auch wenn es gar nicht passiert ist, wird dir das immer nachhängen. Deswegen sei froh, dass du zumindest in Düsseldorf lebst. Ja, naja, eben. Gut. Der einzige Arbeitgeber, der mir da einfällt, ist eigentlich die Mafia. Die Mafia. Woanders, glaube ich, kannst du dich nicht bewerben. Ja. Du bist ein Dieb. Früher wäre dir eine Hand abgehackt worden. Ja. Deswegen kannst du froh sein, dass du überhaupt noch zwei Hände hast. Und Medientechnik und Design ist eigentlich dann auch... Also entweder du gehst in die Mafia oder zur Medientechnik. Hast du eigentlich schon einen richtigen Weg eingeschlagen? Ja, keine Ahnung, an der Uni oder so. Ja, aber für mich bist du nicht mehr zu resozialisieren. Also sorry, nach der Nummer... Das wird dich verfolgen, das wird dich für immer verfolgen. Das wird der Fleck in deiner Vita sein, wo in 10 Jahren noch die Leute sagen werden, wenn du bei Siemens irgendwie sitzt, ja, okay, das sieht ja ganz gut aus, aber was war denn da mit den 50 Euro? Ja. Und dann kriegt der Schwarze den Job, den du eigentlich haben solltest, was dich politisch radikalisieren wird. Und immerhin hattest du am letzten Sonntag ein schönes Wahlergebnis. aber sonst wird dein Leben in Zukunft nicht mehr so rosig verlaufen. Sorry. Auch ich habe verlernt, dir zu vertrauen. Das heißt, ich weiß auch nicht, was stimmt da. Das sind die Fragen, die uns einschickst. Ich weiß ja nicht, überlegst du wirklich zu studieren oder jobben zu gehen? Oder ist das alles nur ein fieser Trick? Also, meinst du das hier ernst? Hörst du wirklich aufmerksam zu? Das ist für dich auch nur ein Spaß. Nee, also du machst dir darüber jetzt mal gar keinen Kopf. Wahrscheinlich ist es sogar genau richtig, aus diesem Drecksmarkt geschmissen zu werden, bei dem man sofort nicht übernommen wird, nur weil man ein bisschen was geklaut hat, das auf dem Boden lag. Guckst du mal, dass du studieren gehst. Ja, eine Ausbildung, was weiß ich, da in Düsseldorf und Köln gibt es doch genug Ausbildungsplätze für Mediendesign und Medientechnik. Guckst dich mal ein bisschen um. Ja. So, gehen wir mal in die Richtung kurz. Ich denke da bei solchen Anfragen immer, ob die vielleicht erhoffen, dass wir sagen, ja, wir haben gerade noch eine Stelle frei, komm mal vorbei hier, Medien. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Sorry, wir haben heute erst neue Tische bekommen. Bei uns sind die Redaktionen pickepacke voll. Das geht nicht, wir haben keinen Platz mehr. Kurze, knappe Frage. Vielleicht könnte er ja ein paar Tische klauen. Und, ja, gut, mach. Sorry. Mach. Kurze Frage, aber mit sehr viel Infos. Ein Typ fragt, können sich Männer in hässliche Frauen verlieben? Und andersrum, können sich Frauen in hässliche Männer verlieben? Ich bin schwul, also habe ich nicht solche Probleme. Liebe Grüße. Können sich Männer in hässliche Frauen verlieben und andersrum können sich Frauen in hässliche Männer verlieben. Ich bin schwul, also habe ich nicht solche Probleme. Naja, da hättest du ja beantworten können, ob du dich ob du dich in hässliche Männer verlieben kannst. Hä? Weiß ich auch nicht. Also erstmal, wenn du schwul bist, hast du doch ganz andere, einen ganzen anderen Strauß voller Probleme. Männer, also schwule Männer sind doch auch hässlich. Oder ist es eine Frau? Nee, es ist ein Typ. Okay. Hä? Frauen würden sich doch nicht als schwul bezeichnen, doch, oder? Ist schwul nicht immer männlich? Hey. Schwul ist auch lesbisch? Ist eher bekannt als Männer, aber es gibt auch Schwulen, ja. Klar, kannst auch sagen, du bist schwul. Ja, also ich kann... Ja, ich kann mich nicht in... ich glaube, ich kann mich nicht in eine hässliche Frau verlieben. Ich könnte mich auch nie in eine hässliche Frau verlieben. Ich will schon ja, dass wir ein Pärchen sind, was unterschiedliche Vorzüge hat. Und ich will mir nicht nur eine Frau holen, die das Gleiche zu bieten hat wie ich. Also will ich natürlich eine attraktive Frau zu Hause an der Küche haben, am Herd. Minus mal Minus stößt sich ab. Ja. Ja, dann schön lieber ein ordentliches Plus reinholen in die Wohnung. Und dann zieht ihr euch gegenseitig an. Nein, ich möchte dazu sagen, dass ich mich schon theoretisch verlieben könnte. Aber ich glaube, aufgrund von gewissen Oberflächlichkeiten und hormonellen Beeinflussungen meines Körpers, würde ich fast schon sagen, kommt es dann gar nicht so weit, dass man dann mit dieser Person in irgendeiner Weise eine Intimität sucht. Und ich glaube, verlieben tut man sich dann doch nur, wenn man so ein bisschen Intimität dann sucht mit einer Person. Und deswegen kann ich mich wahrscheinlich gar... Jetzt stell dir mal vor, du wirst heute blind. Jemand sticht mir die beiden Augen aus, weil der Gag-Reflex-Podcast eben zu hart war. Kann ja durchaus passieren. Dann bin ich blind. Und dann verliebst du dich natürlich auch in hässliche Frauen. Dann ist es ja egal, ne? Ja, oh Gott, ja, blind. Aber kann man als Behinderter überhaupt Liebe empfinden oder Liebe erhalten? Oder denkt man da nicht immer, naja, die ist doch nur aus Mitleid mit mir zusammen? Würde man als... Du bist ja in gewisser Weise bist du ja behindert. Ja, aber willst du eine behinderte Frau daten, wenn sie attraktiv wäre, aber blind? Nee, ja, schon. Mandai-Latze. Mein Neilatze! Oh. Könnt schon mal ein bisschen Neilatze nennen? Nicht hin, aber jetzt wird's Gesicht nass. Lel. Lulilel. Ja, das ist natürlich eine verdammt schwierige Frage. Ne? Ich würde tatsächlich sagen eher nein, aber ich glaube, wie ich es gesagt habe, das ist halt irgendwie aus Erfahrung oder gesellschaftlich irgendwie oder keine Ahnung, es hat sich, man hat es durch die Jahre antrainiert, seinen Typ oder was man attraktiv findet an Frauen und dann kann irgendwie man seinen Körper, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen verarschen und sagen, ey, du musst jetzt das attraktiv finden. Aber es kann natürlich schon passieren, aber ich bin dann vielleicht doch, ich glaube, ich bin sehr, sehr oberflächlicher Mensch. Also was meine Beziehungssuche angeht. Jetzt nicht... Freundschaft null. Du läufst auch mit hässlichen Keks rum, machst Podcasts mit denen. Da stört dich das null, aber meine Güte, ey. Aber ficken willst du nie mit mir, ey. Ja, ist also tatsächlich so, dass selbst wenn mir dann so Kleinigkeiten nicht gefallen, dass man dann so nach 2-3 Dates, auch wenn ich sie eigentlich hübsch finde, aber wenn mir nur Kleinigkeiten nicht gefallen, dass ich dann doch das Weite suche. Ja, meintest du nicht, du bist da auf einen Körperteil sehr fixiert bei sowas, wenn dich das stört? Das Kinn? Ja. Ja, Kinn finde ich ganz schlimm. Ja, ne? Was findest du am Kinn schlimm? Beziehungsweise, also, das ist zum Beispiel was, wo ich nie drauf gucke. Ja, doch, du achtest nicht drauf, aber du schätzt die Person dann vielleicht auch als unattraktiv ein. Ja, so. Ich finde... wenn es so dick ist, oder was? So füllig. Ein wuchtiges, großes, nach vorne stehendes Kinn finde ich jetzt nicht so attraktiv wie weniger große Kinns. Naja, hast du nicht auch irgendwie sowas im Gesicht oder sowas? Ich finde, Frauen sind oft sehr attraktiv. Also das ist ja, glaube ich, auch irgendwie wahrscheinlich ermittelt, wenn die Wangenknochen so ein bisschen höher sind. Mhm. Ne? Weil dann das Ganze, wahrscheinlich betrifft das dann auch das Kinn, weil dann das Gesicht so schmaler aussieht. Ja, deswegen macht man sich auch Rouge an und sowas. Ne? Das ist ja alles, um so ein bisschen da Kontur reinzukriegen. Und ich finde es halt hässlich, wenn sie eine Brille hat oder so, ne? Ja, echt? Schieß nicht drauf. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, können sich Männer in hässliche Frauen verlieben? Nein. Andersrum, können sich Frauen in hässliche Männer verlieben? Ja. Das seht ihr jeden Tag auf der Straße. Warum? Weil Männer sich in das verlieben, was sie sehen und Frauen in das, was sie hören. Oh, Leute, das ist eine alte Weisheit. Quatsch, da werden jetzt einige schreiben, so ein Quatsch, Alter, ich würde niemals einen hässlichen mich verlieben und so. Nein, aber Frauen gehen natürlich mit Männern weg, die oft von außen betrachtet viel unattraktiver sind als sie selbst. Ja, das hat sonst, dann oft auch noch andere Gründe, ne? Also, ja, finanzielle zum genau. Beispiel. Das oder, heißt ja dann nicht, dass sie verliebt sind, sondern vielleicht in irgendeiner Weise opportunistisch dann doch mit ihm zusammen sind. Okay, das, aber es ist ja auch oft so, ja, der ist aber ganz unterhaltsam oder charismatisch oder so. Das ist ja eher was bei Männern zieht, während man Frauen mit zu viel Personality ja eher abstoßend findet als Mann. Das will man ja nicht. Man will jemanden, der lacht über die Witze, der nicht selbst besonders witzig ist. Ich lache immer über deine Witze. Ja, ich werde eine perfekte Frau. Mag ich dich auch. Aber das ist, glaube ich, ein richtig großer Punkt. Also Frauen wollen vielleicht auch gerne der attraktive Teil in der Beziehung sein, Männer nicht. Männer sind es gewohnt, der unattraktivere Teil zu sein und nach oben zu daten. Frauen sind eher bereit, auch nach unten zu daten. Bei manchen Männern geht es gar nicht, nach unten zu daten. Ja, ich glaube, bei all unseren Diskussionen immer über Männer und Frauen, muss man, wisst ihr ja, braucht man nicht dazu sagen, es gibt solche und solche, bla bla bla. Man versucht ja nur irgendwelche Trends und so zu sagen und einzuschätzen. Trend geht zu schönen Frauen, ja, das kann man ja mal sagen. Seit 2000 Jahren nämlich. Ich würde sagen, die Frage müsste so gestellt werden, nicht, könntest du dich in ein Mädchen verlieben? Denn dann sage ich ja, aber wenn die Frage hieße, wirst du dich in ein hässliches Mädchen verlieben? Dann sage ich nein. Ja, weißt du aber, was ich meine? Nee. Nicht? Naja, ich sag ja, also es gäbe ja, man kann sich ja vorstellen, dass man sich in eine hässliche Frau verliebt. Dann müsste aber so viel zusammenkommen, dass du irgendwie sehr viel Zeit, dass du mit ihr Dates schon mal ausmachst, was du schon erst gar nicht machst, dass du sie intimer kennenlernst, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Wenn das aber doch in irgendeiner Weise passieren wird, dann hätte man natürlich da eine Chance. Das ist natürlich gut aus, durchaus möglich. Du hast recht. Jemand wie du kommt halt auch gar nicht in die Verlegenheit, weil hässliche Frauen ihn nicht ansprechen, du dich nicht auf sie einlässt und so. Das stimmt, zum Verlieben braucht man ja doch ein bisschen mehr. Also, und das unterbindest du eben. Das heißt, ja, rein technisch könntest du dich verlieben, aber du würdest im Zweifelsfall eher, sag ich mal, das Land verlassen und dich diesem Menschen entziehen, um jemanden Attraktives kennenzulernen. So hübsche Menschen sind, ja, wie ich es einer bin, ne? Genau. Bullshit. Also, du bist ein schöner Schwede. Ich würde sagen, die Ausrufezeichen kommen dann doch nicht mehr heute. Sondern wir haben jetzt vielleicht noch Chance für eine Frage. Maximal. Haben wir noch eine? Ja. Siehst du noch eine? Ich habe hier keine mehr tatsächlich. Ich habe da noch eine ohne Ausrufezeichen. Das sieht aber auch ein bisschen nach einer Sexfrage aus. Ah, nee, hier. Nee, doch nicht. Also, lieber Dingsbums. Ich habe da ein kleines Problemchen. Und nein, ich meine nicht meinen Pillermann. Ich bin 21 und seit etwas mehr als 4 Jahren in einer Beziehung. Leider studiere und wohne ich aber seit 2 Jahren eine Stunde Zugfahrt von zu Hause entfernt. Komme aber jedes Wochenende wieder nach Hause zu meiner Familie und meiner Freundin. Das klappt auch ganz gut soweit. Am Wochenende haben wir dann fast immer Sex. Meistens einmal sonntags auf den letzten Drücker, aber dafür beide richtig gut, sodass wir die Durststrecke bis zum nächsten Wochenende durchstehen. In den Semesterferien bin ich aber komplett zu Hause und da fängt das Problem an. Anstatt dass es mehr Sex wird, wird es eher weniger. Wir wohnen beide noch bei den Eltern, also können wir uns auch nicht einfach mal in mein Zimmer verpissen und zu vögeln. Wenn ich dann einfach mal anfange, sie zu küssen und mehr will, sie aber nicht, dann höre ich auf und bin immer etwas enttäuscht. Wenn sie das dann merkt, wirft sie oft mir vor, ich würde ja nur Sex mit ihr wollen und sonst nichts. Ich weiß, dass es in der Beziehung irgendwann etwas weniger werden kann, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal die Initiative ergriffen hat. Sie geht definitiv nicht fremd und der Sex ist auch nicht schlecht. Was soll ich tun? Ich will zwar Sex, aber nicht immer die Initiative ergreifen, geschweige denn abgewiesen werden. Ich hoffe, ihr habt einen geheimen Tipp. Haben wir noch nicht beantwortet, die Frage, ne? Nee. Okay, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aber ist auch ein bisschen mein Leben. Ist deswegen kommst du mir vielleicht bekannt vor. Oi. Jetzt kommt wieder die 8-Jahre-Nummer. Weißt du eigentlich, dass ich 8 Jahre lang in einer Beziehung war? Okay, also was ich mich frage, ist natürlich, also wenn man so eine Wochenendbeziehung hat, stellt man sich ja so, also das fand ich schon ein bisschen weird, irgendwie zu sagen, ja okay, wir sehen uns dann am Wochenende und dann haben wir einmal zum Abschluss Sex und das ist für uns beide befriedigend. Also es gibt ja auch diese Pärchen, die dann sagen, boah, jetzt ist Wochenende, jetzt wird erstmal ordentlich gevögelt, weil wir uns ja so lange nicht gesehen haben. Offenbar ist da ja das Bedürfnis schon bei euch beiden irgendwie nicht da, sondern es klingt schon fast wie so ein einvernehmliches Höflichkeitsding, so zum Ende raus, machen wir nochmal ein bisschen Sex. Und wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, jetzt mehr Sex zu haben und das nicht stattfindet, na, ist das eigentlich kein gutes Zeichen? Machen wir uns nichts vor. Absolut. Also eigentlich hast du nur 2 Möglichkeiten. Entweder du sprichst wirklich offensiv an, genau was dich stört. Ihr seid jetzt seit ein paar Jahren zusammen und deshalb ist es so schwierig, ich kenne das. Ich war selbst 8 Jahre in einer Beziehung. Und du musst es einfach konkret ansprechen, sonst ist diese Beziehung am Ende. Das kann man definitiv sagen, denn du willst Sex und du willst wahrscheinlich noch sehr viel mehr Sex und sehr viel stärker ist dieses Bedürfnis, in dir Sex haben zu wollen, als du es jetzt in dieser E-Mail schon ausgedrückt hast. Ja. Innerlich tobst du wahrscheinlich wie ein Wilder, wenn sie dich wieder abweist und du keinen Sex bekommst. Und deshalb musst du es ansprechen und du musst ihr auch sagen, ey, du fühlst dich quasi nicht mehr gemocht und keine Ahnung. Und dann kannst du ja mal gucken, woran das überhaupt liegt, dass sie keinen Sex will. Also findet sie vielleicht den Sex nicht gut. Wäre ideal. Das wäre das Beste, was dir passieren kann. Sie sagt, ich finde den Sex nicht gut, weil dann kannst du drauf eingehen, was muss ich besser machen, du kannst es lernen und sie wird Spaß am Sex haben und ihr werdet mehr Sex haben. Wenn sie aber sagt, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich habe nicht so viel los, dann merkst du, die Beziehung ist eingeschlafen und that's it. Ja, also dann vielleicht nochmal zur Domina gehen zusammen, zu dritt sich schon ein bisschen auspeitschen lassen und vielleicht kriegt man dann ja wieder Schwung rein. Also ich meine, es ist immer schon was falsch in einer Beziehung, wenn ein Partner von beiden immer die Initiative ergreifen muss. Auch wenn es die Frau ist, die irgendwie ständig, oder nicht ständig, die Sex will, aber der Mann irgendwie nicht mehr so richtig Lust hat, dann ist irgendwas falsch. Und so ist es umgedreht ja auch. Also wenn du dich in ihre Perspektive versetzt, dann weißt du ja, dass irgendwas nicht stimmen kann. Was mich wundert, ist, dass du doch sehr entschieden sagst, okay, sie geht definitiv nicht fremd und der Sex ist auch nicht schlecht. Ja, wenn er nicht schlecht ist, vielleicht ist er für dich nicht schlecht, aber vielleicht für sie eben doch, das sagt Lars ja gerade, denn sonst würde sie das ja auch häufiger wollen. Also da stimmt was nicht. Nun gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man sucht das Gespräch Oder man lässt es bleiben und wird sich diese Frage nie beantworten können. Ja. Ich tendiere zu letzterem auf jeden Fall. Ja, es wird ja auch nicht besser. Ne? Also man denkt dann immer so, ja, dann warten wir vielleicht nächstes Wochenende, hat sie dann Bock? Ja, nee, wird sie auch nicht haben. Und wenn, dann ist es so ein totaler Zufall, dass sie dann da mal irgendwie Bock hatte. Also man muss darüber sprechen und dann kann tatsächlich alles gut werden. Aber meine Prognose ist, die Nummer hält nicht lang. Wir kriegen wahrscheinlich die nächsten 2-3 Monate eine E-Mail, hey Jungs, ich habe Schluss gemacht oder sie hat Schluss gemacht oder was weiß. Oder von ihr halt eine Mail mit Fotos drin oder so. Oh, das wäre geil. Das wäre nice. Ich würde so gern deine Freundin mal nackt sehen. Wobei, so Typen, die uns schreiben, die haben auch keine heißen Freundinnen, oder? Muss weiß man ich auch nicht, mal sagen. Weiß nee, ich nicht. Ich glaube, das sind richtig geile Dudes da unter uns. Ich weiß es nicht. Also wenn, dann zeig doch mal richtig geile Fotos von uns. Oh Gott, es wird immer mehr selbstbefriedigend, dieser Podcast. Ja, also da, du merkst ja selbst, dass was im Argen ist, auch wenn du schreibst, ja, der Sex auf den letzten Drücker, aber dafür für beide gut. Am Wochenende haben wir dann in Klammern fast immer Sex, also nicht mehr jedes Wochenende. Du merkst, dass da was im Argen liegt und Frauen sind halt so, dass sie dann, wenn irgendein Problem vorliegt, als erstes den Sexhahn zudrehen, weil sie wissen, dass es das effektivste Mittel ist und man dann wirklich genötigt ist, anzuerkennen, dass es ein Problem ist, weil alles andere stört einen eigentlich nicht wirklich als Typ. Und auch hier sehen wir einmal mehr, wie wichtig Sex ist, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es kann wirklich jede Beziehung kaputt machen. Ich hoffe ja, dass man, wenn man irgendwann mal so 50, 60 ist, dass man dann auch nicht mehr so das Bedürfnis hat und dass es dann so ein bisschen sekundär wird. Aber das habe ich nun auch schon von heißen 50-Jährigen zugeflüstert bekommen, dass dem nicht so ist. Ey, Sex kann jeden treffen. Das darf man nicht vergessen. Gib Sex keine Chance. Gib Sex keine Chance, vergiss es. Jetzt kommt erstmal die feinste Rubrik hier beim Gag-Reflex-Podcast, die, auf die ihr euch besonders freut. Denn jetzt werdet ihr, die uns unterstützt, auf Patreon vorgelesen. Wir haben verschiedene Kategorien. Ihr könnt uns $1, $2 und so weiter unterstützen. Wir freuen uns über jeden Cent. Aber die Leute, die uns $5 oder mehr zahlen, die werden vorgelesen. Und deswegen kommt jetzt die Kategorie von $5. Immer dazu muss ich sagen, es geht um die Unterstützer der vorherigen Folge, also nicht der Folge, die ihr jetzt hört. Genau. Danke an Robinson Huso. Danke, Yannick Heck. Patrick Hennig. Fabian Spampanado. Lukas Rauscher. Jonas Winkler, danke dir. Eddie Weinraus. Alex Thurmann, danke dir. André K., mein Freund. Trombone SS, danke dir. Jörn Zerhusen. Sarah Luig, wie wir jetzt herausgefunden haben, danke dir. Dominik S. Eduard K., danke dir. Alexander Hoffmann, der Motorradfahrer? Fragezeichen. Steffen K., danke dir. Roter Tod, okay. Explorer 7, danke dir. Okay. Explorer 7 auch schon Ewigkeiten dabei, ne? Ja, und jetzt kommen die heißen Jungs der Kategorie $10. Wir flüstern dir leise, ich liebe dich ins Ohr und sagen danke. Dafür schicken wir dir nach jeder Folge ein kleines Grußvideo. Oder? Ja, Benjamin Rabisch, gleich erstmal schön deutsch das Grußvideo angefordert. Jetzt hat er es bekommen beim letzten Mal. Danke für deinen Support. Kriegst du, Jim Panse kriegst du auch. Aaron Abenteuer, willkommen an Bord. Henrik, mein Junge, du kriegst ein Video. Stefan Fritsch, was geht bei dir? Evelyn Schütz ist ein King. Queen. Jetzt jemanden, dem ich seit kurzem auf Twitter folge, nachdem ich ihn entdeckt habe. Gerebor. Oh, den muss ich auch mal finden. Ja. Er ist nämlich der Unterstützer wirklich seit Day One. Und Erik Danielski, vielen Dank dir. Und Stefan K. aus B. Mittlerweile auch eine alte Socke hier alte beim Gagreflex Podcast. Also vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Die Großvideos kriegt ihr die nächsten Tage. Wir sind da nicht immer so schnell. Wir haben viel zu tun. Ja, das war's. Dankeschön, Lars Pausen, für diese unterhaltsame Stunde. Sehr gerne, Andreas Lingstein. Das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Holy shit, das hat sowas von gepasst. Und wir schreibt uns jetzt nochmal irgendwie an Gagreflex, gagreflexpodcast@gmail.com eure Fragen. Ja. Jederzeit her damit. Nicht nur Sex, ihr habt gesehen, wir gehen auch ein bisschen auf Massentierhaltung ein und so weiter. Ja, ihr braucht eine Outdoor-Jacke, fragt uns, was ihr braucht. So. Es führt schon zu irgendwas. Oder wir wählen die Frage halt nicht aus, weil es zu langweilig ist. Siehst du wohl. Der traurigste Moment im Leben, wenn man vom Gagreflex-Podcast abgewiesen Dein wird. Dein Problem ist nicht niederschmetternd genug. Tut uns leid. Du bist kein armes Würstchen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Raus.